drinking while sleeping, strangers unknowingly keep me company. In the hotel bar, looking out a window that isn't there, looking at the carpet and the chairs, well, the only words I said today are beer and thank you. An dieser Stelle zum Sunday Service, zur Weihnachtsausgabe. Ich höre mich, glaube ich, ziemlich nasal an da draußen. Das kommt, weil ich mir den Rauschebart so ein bisschen über die Nase gezogen habe und mich auch keiner erkennt da draußen. Nein, das kommt, weil ich eine totale fette Erkältung habe und hoffe, dass ich hier die 3 Stunden durchhalte. Wenn ich also ein bisschen huste zwischendurch oder es am Schmatzen ist, dann sind das keine Kuchenreste, sondern es sind irgendwelche Lutschbonbons, die mir meinen Hals etwas beruhigen und meinen Husten versuchen, ein bisschen auch still zu halten. Die Weihnachtsausgabe hier beim Sunday Service geht natürlich los, gerade eben, nein, nicht natürlich, mit Bill Callahan. Früher nannte er sich Smog, jetzt ist er unter seinem eigenen Namen unterwegs, hat mit Dream River im September eine Scheibe rausgebracht, die sehr ruhig und sehr still war. Mir haben ältere Platten von ihm doch wesentlich besser gefallen. The Thing, der Track gerade eben von Bill Callahan. Und jetzt komme ich zu dem Thema, was ich gerade eben ansprechen wollte, und zwar natürlich keine Weihnachtsausgabe hier, auch ohne Weihnachtsmusik. White Christmas, hier war meine Lieblingsband Bad Religion. Tatsächlich jedes Jahr wieder Idioten, die sich dazu herablassen, eine Platte aufzunehmen, nur mit Weihnachtssongs. Diesmal geht diese Ehre an Bad Religion. Ihr Album heißt einfach nur Christmas Songs betitelt. Und gerade eben natürlich der Klassiker White Christmas. Warum Bands sowas machen, ich weiß es nicht. Sufjan Stevens hat es auch mal gemacht. Alle fanden es toll, ich fand es grausam. Also ich weiß nicht. Ich habe auch noch kein Mal Last Christmas von Wham gehört dieses Jahr. Ich hoffe, ich komme noch drum rum. Ich vermeide auch alle Radiosender und alle Stationen sowieso grundsätzlich, außer natürlich die guten, wo man auch den Sunday Service hören kann. Aber ansonsten, glaube ich, muss man da wirklich einen großen Bogen drum machen zur Weihnachtszeit. Das war auch der einzige Weihnachtssong hier für heute beim Sunday Service. Das verspreche ich euch. Stattdessen gibt es Musik von Those Darlings. Ich habe Musik von Cass McCombs dabei, von Austria, von Mazes, dann noch von den guten alten Mick Turner. Und hier kommt Nico Case. Hey, little kid that I saw at the bus stop one day. It was nearly midnight in Honolulu. We were waiting for the shuttle to take us to the aeroplane. When your mother said, like I couldn't hear her, she said, get the fuck away from me. Why don't you ever shut up? Get the fuck away from me. I just wanna say that it happened. Cause one day when you ask yourself, did it really happen? You won't believe it, but yes it did. And I'm sorry, cause it happens every day. They won't believe you when you tell them, they won't believe you. When you say, my mother, she did not love me. My mother, she did not love me. No, no, no, no. Some days you feel like a cartoon, and people will rush to make excuses for you. You'll hear yourself complain. I don't see you again. Nico Kay ist auch schon eine feste Größe im Singer-Songwriter-Business, nicht erst seit ihrer Teilnahme an den New Pornographers, auch durch ihre Solo-Alben natürlich. Das neueste trägt den Titel The Worse Things Get, The Harder I Fight, The Harder I Fight, The Worse, nein, The More I Love You, so heißt dann die letzte Zeile. Und da wird Nico Kay mit ihrem Track Nearly Midnight Honolulu. Die Glass Animals sind das Projekt von einem noch relativ jungen, gerade mal 23-jährigen David Bailey. Die haben gerade eine EP rausgebracht mit 4 Tracks drauf und das gute alte Sprichwort All Killers, No Fillers kann man hier wirklich anwenden, weil alle 4 Tracks ziemlich großartig sind. 2 davon wurden auch schon mal vorgestellt hier beim Sunday Service. Jetzt kommt hier der 3. Axis von den Glass Animals. I can see you running. pull out your heart to me now. Being alone, easy, easy. Pull out your heart to me now. Being alone, easy. Das war ein Track von Sun Lux. Da verbirgt sich der in New York lebende Künstler Ryan Lott. Der war eigentlich schon immer reif hier für ein Album der Woche beim Sunday Service. Seine bisherigen Werke At War With Walls and Mazes erschienen 2008 und We Are Rising 2011 hätten diese Auszeichnung schon eigentlich längst verdient gehabt. Immerhin gab es darauf einige wirklich klasse Songs, die auf keinem Mixtape oder auch Abschluss-CD irgendwie fehlen durfte. Sein neuestes Werk Lanterns schafft es im diesjährigen Jahrespoll ganz, ganz weit nach vorne. Sun Lux macht eigentlich weiter mit extrem guten Tracks zwischen Songwriting, leichter Elektronik und intelligenten Beats. Neu hinzukommt bei einigen Songs, nicht bei dem gerade eben gehörten, ein sehr dichter Orchestersound, der eine enorme Textur einnimmt und fast alles andere erdrückt, aber eben nur fast. Am Ende kulminiert alles zu einem wirklich gemeinsamen, fantastischen Höhepunkt. Man wundert sich, wie das alles geschehen konnte. Es erinnert so ein bisschen an die besten Zeiten von Sufjan Stevens. Die beiden haben auch schon mal zusammen mit dem Zappan Serengeti vor kurzem bei dem Projekt SSS mitgewirkt. Da kamen die Tipps sozusagen direkt vom Kollegen. Die Stepkids, eine Band aus L.A., haben auf ihrem Debütalbum, welches vor, schätze mal so 2 Jahren erschien, schönsten 60s-Pop mit Soul-Einschlag gemacht. Jetzt gibt es eine neue Platte Troubadour und da haben sie eher so einen R&B-Sound teilweise drauf. Hier kommen die Stepkids mit ihrem Track A Bitter Buck. I hit the wall. I better wake myself up. Break the eggs and the bacon. Put some coffee in my cup. I hit the wall. I better wake myself up. Break the eggs and the bacon. Put some coffee in my cup. Life on the road is crazy. So many sensations. So much temptation. So many celebrations. That I need a vacation. It takes a lot of patience to deal with my situation. You've been there all along. Hey. You heard my every song. Hey. See me do it wrong. Waited on the sideline while I chase the dreams. You're not a spectator. Girl, I need you on my team. Give me a shoulder, shoulder. Cause this world's a getting colder, colder. Girl, give me a shoulder, shoulder. Cause this world's a getting colder, colder. We'll be right back. Das waren Boardwalk mit ihrem Track I'm to Blame. Boardwalk ist ein Duo, bestehend aus Mike und Amber. Mike kommt aus Texas, Amber kommt aus Mexiko. Die beiden haben sich in Los Angeles gefunden und dort ihre Zelte aufgeschlagen und gerade eben mit Boardwalk ihr Debütalbum veröffentlicht. Das erscheint erstaunlicherweise bei einem Label namens Stone's Throw, wie auch das vorherige Werk von den, wie hießen sie noch hier, die Step Kids. Und das ist schon ein bisschen ausgewöhnlich, denn Stone's Throw ist eigentlich ein klassisches Hip-Hop-Label. Der Betreiber Chris Maynack alias Peanut Butter Wolf, auch selbst Künstler natürlich und hat jetzt auch ein Ohr für Dream Pop. Nämlich, da genau, das ist das, was Boardwalk hier macht auf ihrem Debütalbum und eigentlich alles schon tausendmal gehört, trotzdem immer wieder mal nett, sowas zwischendurch einzuschieben. Die Goldenen Zitronen sind Hamburgs Punk-Vorzeigeband seit über 20 Jahren. Who's Bad heißt ihr neuestes Album. Darauf thematisieren sie vieles, was Leute in der Hansestadt hier bewegt, wie Migration, wie Lautsprecher und andere Dinge, Lautsprecher und Scheinwerfer und auch die Esso-Häuser sind mit thematisiert. Die Häuser an der Reeperbahn, die jetzt einschutzgefährdet sind und wo man eben kurz alle Leute rausziehen musste und auch das Molotow und andere Läden umstehend mussten leider ihre Pforten schließen. Für immer, so wie es ausschaut. Schade, schade. Hier kommen die Echo-Häuser mit den goldenen Zitronen. Oh, I'm in Perda. Running puppy fat out of my body in a holy wood. Not now to sing a giant Buddha's foot right in front of a kukai. And on a science station, do drugs and drugs will do you. Do drugs and drugs will do you. Total war grows slowly in my mind, but it's still at its infancy. Kindly waiting in a shadowy romantic thoughts told by originators of this world, a car of the various parts. This is first. I've got the third, the fourth, the fifth and the sixth. The third, the fourth, the fifth and the sixth. The third, the fourth, the fifth and the sixth. The third, the fourth, the fifth and the sixth. I am in Perda. Running puppy fat out of my body in a holy wood. Not noticing a giant Buddha's foot right in front of a kukai. Edge on a science station. Do drugs and drugs will do you. Do drugs and drugs will do you. Still a protagonist, still a protagonist, still a protagonist, still a protagonist. I'm a pariah. Pariah, das waren Kunde, König, genauso wie die Goldenen Zitronen, auch eine Band aus Hamburg, die schon seit 10 Jahren gibt, man glaubt es gar nicht, trotzdem haben sie gerade erst mit Don't Call ihr zweites Album veröffentlicht. Warum machen die so wenig? Ganz einfach, das ist eher so ein Nebenprojekt eigentlich von Leuten, die ansonsten bei Station 17 mitspielen und haben da genug um die Ohren, und Kunde, König dann wirklich nur so eine extreme Nebenbaustelle, trotzdem auch extrem gut. Mir gefällt das sehr schön, was die hier so Post-Punk-mäßig auf die Beine stellen. Und ja, in 2 Wochen ist ja der Jahresrückblick beim Sunday Service. Da geht es nicht nur um die besten Platten, sondern auch um die besten Platten aus Hamburg. Wer gehört dazu? Ja, kann ich euch noch gar nicht so genau erzählen. Ich bin noch selbst ein bisschen am Sortieren. Die Zitronen sicherlich mit dem politischsten Album und gerade eben Kunde König mit einem der spannendsten Alben. Aber ob es auch die besten sind, ihr müsst noch abwarten. In 2 Wochen kommt dann die Auflösung. Wir bleiben hier beim Sunday Service mit Musik aus Hamburg, und zwar mit Me Succeeds. Die haben vor kurzem mit Rongo Rongo Remixed eine Platte rausgebracht, auf die ihr letztes Album Rongo Rongo nochmal von anderen Leuten bearbeitet wurde. Ab Aupert sind dabei Iron Curtis oder auch On Stop Off, die sich der Originaltracks angenommen haben. Hier ein Track von Remix von Chronic. Der Song heißt Books. Nein, Books heißt der. Gone. Why did I dear. Thank you. nachdem wir jetzt dreimal Musik aus Hamburg hatten mit Me Succeeds, Kunde König und den Goldenen Zitronen, und da wollte ich nicht, dass sich die Berliner, die Hauptstädter, so ein bisschen ausgeschlossen fühlen, auch mal wieder Musik aus Berlin spielen, und das gerade eben waren Sarus, die Band, wer ist noch dabei, alles, auf jeden Fall einen, den ich kenne. Und zwar Florian Zimmer und noch diverse andere Mitstreiter, die kommen alle so ein bisschen aus der alten Münchner Ecke, also um Lalipuna und so weiter und so fort. Die machen jetzt ja bei Sarus mit und haben ihr drittes Album Return veröffentlicht, davon war gerade der Track Kraken Mare zu hören. Sarus, auch eine wirklich spannende Band, die schöne elektronische Sounds macht mit ab und zu Hip-Hop-Einflüssen und so weiter und so fort. Wir haben ja hier häufig beim Sunday First Musik aus Skandinavien häufig dieser Ikea-Rock aus Dänemark, der mir ehrlich gesagt schon ein bisschen zum Halse heraushängt. Jetzt gibt es eine nette Compilation, die nennt sich Arctic Paradise 2014, und das ist Musik aus Finnland, Folkmusik aus Finnland. Da gibt es 16 Stücke drauf mit total obskuren Geschichten. Wir fangen mit Vertina, einer Folkband, die ziemlich bekannt ist, ein bisschen der Exportschlager Finnlands, hier mit ihrem Track Ei Veitävö, For the Taking. Vertina, die kommen aus dem Osten Finnlands, hier zu ihrem Track Vietavia, obwohl das wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen war. Egal, die sind wirklich ein bisschen der Exportschlager, was finnische Folkmusik betrifft, haben den Womix Award gewonnen 2012 und diverse andere Preise auch in Finnland abgesahnt und auch hierzulande, glaube ich, schon mit einigen Plattenveröffentlichungen etwas bekannter geworden. Die nächste Band auch von dieser Compilation Arctic Paradise 2014, das sind Kardemimit, das sind auch vier Damen, die schon seit über 10 Jahren zusammen Musik machen. Ihr Track heißt, Hepeen Jutnut Tjötö oder so ähnlich. korvalla onhan me tettänyt. Edestä on lyhyt, taka pidentynyt. Edestä on lyhyt, taka pidentynyt. Tytön hoikka, umma yhä pyristynyt. Sinä tyttäreni, angoli korvalla, mikä mahtaa olla hametasa. Helma edestä on lyhyt, taka pidentynyt. Kummas kaunis, hoikka yhä pyristynyt. Mitattu on väärin, omeltu on väärin. Vielä sisä, pika puki päälle väärin. Sinä tyttäreni, angoli korvalla, mikä mahtaa olla hametasa. Helma edestä on lyhyt, taka pidentynyt. Kummas kaunis, hoikka yhä pyristynyt. Äiti, äiti, äiti, vandormari, katioin mä puron vettä. Pyöreys on sitä lä lä lä lä. Sinä nukutko vai mitä, kuinka söisin, joisin nukkuakko? Voisin jos vain tunnin, soisit kirjeen kirjoittaisin. Kirjeen kirjoittaisin Kökvaarin pojalle, ylvälle rakkaalle. Angoli Borbala, Angoli Borbala, Angoli Borbala. Hyvä ilta äiti, te äiti Borbalan. Mistä löydän sen, jota rakastan? Lähti kukkaa tarhan, jossa kielot kasvaa suru seppel. Varmaan kohta on hiuksillaan, ei ei sinne. Äiti, te äiti Borbalan, sanokaa niin. Löydän sen, jota rakastan. Vielä ennen saala paras on tunnusta. Huoneessaan hän makaa mustassa huoneessaan. Suorin tää menee sisälle huoneeseen. Tarttuu suureen veitsen, työtä sen sydämen. Veri veressäsi puronnet virratkoon sydän sydäntäsi. Hautaan jo seuratkoon sydän minun. Sinun hautamme vaipukoon sielu minun. Sinun herramme ruukotkoon sydän minun. Sinun hautamme vaipukoon sielu minun. Sinun herramme ruukotkoon. Das war Karde Mimit, den Titel spare ich mir mal. Musik aus Finnland von der Compilation Arctic Paradise 2014. Darauf gibt es 16 Bands aus Finnland, die halt finnische folkloristische Musik machen. Auch Folkmusik, allerdings aus England, aus Newcastle, kommt Catherine Williams von ihrem Album Crown Electric. Hier ihr Track Heart Shaped Stone. Now, so sick.